Och, nö. Was? Wie? Oh, es regnet. Lecker. Gut, gut. Nein, das ist gar nicht gut. Und schon gar nicht lecker. Das mit dem Zelten war eine dumme Idee. Das war deine Idee. Gleich ist alles klatschnass. Oh, super. Wir hätten ruhig mal die Wettervorhersage checken können. Auf die kann man sich doch eh nie verlassen. Auf Dumbo kann man sich allerdings verlassen. Bäh. Altes Schwein. Hm? Schwein? Oh, schön mit Soße. Nein, Dumbo, altes Schwein, ohne Soße. Was? Altes Schwein. Du sollst aufhören zu pupen. Hä? Schluss jetzt. Das hält ja diesem Monsun nicht ewig stand. Ich mach mal die Taschenlampe an. Wieso regnet es denn? Was ist das denn für eine bescheuerte Frage? Regen ist die am häufigsten auftretende Form flüssigen Niederschlags aus Wolken. Kein Wunder also, dass es jetzt regnet. Tja, ihr wolltet ja unbedingt auf einer Lichtung zelten. Unter einem Baum wären wir geschützt gewesen. Nicht bei Gewitter. Und im Nachhinein ist man immer schlauer. Was war das? Keine Ahnung. Völlig hirnrissig, nachts im Wald zu zelten. Ich werde euch nie wieder einen Vorschlag machen. Sei still. Vielleicht ist es ein wildes Tier. Was zum Teufel ist das? Bleib ruhig. Es kommt näher. Jetzt ist es am Zelt. Pommes Soko hockt wie versteinert in ihren Schlafsäcken. Aus der Dunkelheit des Waldes hat sich ein Wesen dem Zelt genähert und sich am Reißverschluss zu schaffen gemacht. Langsam öffnet sich der Eingang. Taschenlampe an! Hä? Was ist denn hier los? Gonzo? Ja. Gonzo? Ja, Dumbo. Wo warst du? Wieso bist du nicht im Zelt? Ich musste mal. 10 Meter in den Wald rein steht ein super Baum. Da kann man wirklich... Wir haben gar nicht gemerkt, dass du nicht da bist. Selten hat man mir ein schöneres Kompliment gemacht. Das war aber auch nicht schlecht, Dumbo. Boah, was hast du gegessen, Dumbo? Alles, was da war. Du hast unseren kompletten Proviant aufgegessen? Ja. Auch diese eklige Blutwurst von Biggies Oma? Die war nicht eklig. Dumbo, das nimmt langsam Ausmaße an mit dir. Ha, nein. Dumbo nimmt langsam Ausmaße an. Ihr verletzt mich zu tief. Darf ich jetzt mal bitte reinkommen? Ich bin so nass, da hätte ich gleich in die Hose machen können. Mach mal Platz. Tropf mich nicht voll. Ich bin doch noch gar nicht bei dir angekommen. Wer tropft denn dann hier? Das Zeltdach. Och nee. Wir müssen irgendwie unter einen Baum oder so. Aber nicht der, an den ich gerade... Raus jetzt. Als ich gerade draußen war, habe ich eine Hütte gesehen. Beim Aufbauen haben wir die wohl nicht bemerkt. Kann man da rein? Ein Versuch ist es wert. Nehmt eure Sachen mit. Das Zelt bleibt erstmal hier. Taschenlampe hast du? Sie! Die Jungs nehmen ihre Ruck- und Schlafsäcke, krabbeln hinaus in den Regen und laufen Gonzo über den aufgeweichten Boden nach. Da ist sie! Wir sehen sie! Probier mal, ob die offen ist. Tatsache! Die Tür ist offen! Ist doch keiner drin? Leuchte mal! Sieht leer aus. Nur ein paar geöffnete Ravioli-Dosen auf dem Tisch. Dann geh rein! Wir schwimmen gleich weg. Okay, okay. Der Boden ist ein bisschen staubig, aber für den Rest der Nacht geht das wohl in Ordnung. Alle Male besser als im Regen. Die Hütte hat wenigstens ein dichtes Dach. Wem das Ding wohl gehört? Dem Förster vielleicht. Den sieben Zwergen. Den Heinzelmännchen. Gar nicht so unwahrscheinlich. Wieso? Gerade standen hier doch noch offene Ravioli-Dosen. Ja und? Jetzt sind sie weg. Wie? Hab sie gefunden. Wo? Ja, leuchte mal auf Dumbo. Achten! Dumbo, du isst jetzt nicht wirklich die Ravioli, die hier standen, oder? Doch, gar nicht mal so schlecht. Schön warm. Was? Ravioli, lecker. Nein, was meinst du mit warm? Wie können die Ravioli warm sein? Beim Camping mache ich das meistens mit dem Gaskocher. Da hinten steht einer. Wann hast du den denn benutzt? Gar nicht. Wie? Die Ravioli waren also schon warm? Ja. Das heißt ja, dass wir hier nicht alleine sind. Jemand hat die Ravioli warm gemacht und sie hier stehen lassen. Oh oh. Jetzt kann ich wieder nicht pennen. Seltsam. Sehr seltsam. Kannst du laut sagen. Aber hier in der Hütte ist keiner zu sehen. Der jemand muss sich gerade im Wald rumtreiben. Helf mir mal, den Tisch hier vor die Tür zu schieben. Dann sind wir einigermaßen sicher. So. Aber lass die Taschenlampe an, sonst kann ich nicht schlafen. Ja, mein Kleiner. Am besten hält einer Wache, oder? Immer der, der fragt. Na gut. Und Dumbo, jetzt stell endlich die Ravioli weg. Das ist ekelhaft. Menno. Auch schon wach? Noch irgendwas passiert, während wir geschlafen haben? Nö. Ich hab gelesen. Ja, nicht. Gut. Wie spät? 11:15. So spät schon? Hatten ja ein bisschen Schlaf nachzuholen. So einen blöden Ausflug machen wir nie wieder. In ein paar Jahren werden wir darüber lachen können. So, so. Wenigstens hat's aufgehört zu regnen. Was gibt's zum Frühstück? Oder machen wir gleich Mittagessen? Wie denn? Du hast doch alles aufgegessen. Ah, das ist meins. Wer kann das wohl sein? Die Mama oder die Biggie? Die Biggie. Biggie-Line? Biggie-Line. Ja, hi. Na, wie geht's? Seid ihr bei Gerd? Ach so. Ja, ich merk schon. Die Verbindung ist ganz schlecht. Jetzt besser? Ja. Ja, ich versuch mal. Ja. Ja, im Zelt ist jetzt wahrscheinlich alles voller Wasser. Und Dumbo hat den kompletten Proviant aufgegessen. Sogar die Blutwurst von deiner Oma. Fuzzi hat ihn zurechtgewiesen. Das hat Dumbo natürlich zutiefst verletzt. Das hab ich jetzt nicht verstanden. Die Verbindung war wieder so schlecht. Aber wenn ihr gerade Zeit habt, könnt ihr ja vorbeikommen. Wir brauchen sicherlich Hilfe beim Zeltabbau. Klebt alles fest am Boden. Und schlafen konnte ich auch nicht. Ich bin komplett zerstört. Hallo. Verbindung ist weg. Ja, wahnsinnig schlechtes Netz hier im Wald. Kommt, wir gucken mal, was das Zelt macht. Kurz zuvor an Gerd Gimmels Pommesbude. So, hier einmal der Fitness-Teller und 5 Cola Light für meine lieben Bierlis. Danke. Danke. Danke. Bitte. Du, was schreibst du da eigentlich die ganze Zeit, Beverly? Ach, nix. Gehst du jetzt unter die Autorinnen? Nein. Na wohl. Sie will bloß nicht zugeben, dass sie eigentlich eine poetische Ader hat. Sie schreibt Kurzgeschichten. Nichts kannst du für dich behalten. Poetische Ader? Macht ja Sinn hier, auf dem Marktplatz. Hm? Ah. Da am Brunnen steht's. Goethe war mal zu Besuch. Echt? Und diese berühmte Autorin Veronika Finke kommt doch auch hier aus Dorsten. Cornelia Funke, meinst du? Ja, genau. Und Beverly ist dann die Nächste. Bestimmt. Warum nicht? Vielleicht kann sie mir ja mal einen Tipp geben, wenn sie in der Stadt ist. Ich drück die Daumen. Wo habt ihr eigentlich die Jungs gelassen? Die sind Zelten. Ah, schön. Wo? In der Emmekämpfer Mark. Zwischen Holsterhausen und Rade. Im Wald? Da, wo diese wildschweineteure Tierbrücke über der Autobahn gebaut wurde? Ja. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Ach, die sind ja zu fünf. Und, kennst sie doch. Wenn sie keinen Fall haben, müssen sie künstlich Spannung erzeugen. Aha. Ah, so sind sie. Apropos, ich könnte mal bei Larry anrufen und nachhören, wie es ihnen so geht. Ob sie noch leben? Ach, hör bloß auf. Sie könnten von wilden Tieren angefallen worden sein. Wildgänse, Wildkatzen, Wildpferde, Ameisen, Flöhe, Läuse, Fledermäuse, Giraffen, Löwen, Tiger, Panda, Bär. Ja, und Flusspferde. Psst jetzt, es tutet schon. Mach mal laut. Larry? Ja, bei Gerd? Ja, wir sind bei Gerd. Ganz miese Verbindung. Ach, merkst du, Verbindung ist ganz schlecht. Besser? Du musst dahin gehen, wo du Himmel siehst. Versuch mal. Wie war die Nacht im Zelt? Hat doch total geregnet, oder? Alles voller Blut von Fuzzi. Was? Dumbo und verletzt. Was? Ich glaube, die Spinne. Also schlecht. Hilfe. Am Boden. Zerstört. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab's gesagt. Ich hab's doch gesagt. Die brauchen Hilfe. Wir müssen die finden. Nachts mitten im Wald zelten. Die sind doch echt nicht mehr ganz dicht. Und was war mit Blut? Alles voller Blut von Fuzzi. Und Dumbo ist verletzt. Wahrscheinlich kommt da noch nicht mal ein Krankenwagen hin. Wenn sie im Funkloch überhaupt einen rufen können. Also los. In den Wald. In die Emmekämpfer Mark. Mit dem Bus? Fährt da überhaupt einer? Nach Rade? Wo ist denn Rade? Ich kenne nur Rade vorm Wald. Nee, unser ist das Rade hinterm Wald. Wisst ihr was? Ich mach Schluss für heute und fahr euch hin. Gebt mir 5 Minuten. Gerd, du bist der Beste. Der Allerbeste. Mittlerweile baut die Pommes-Soko ihr durchnässtes Zelt ab. Dabei kommt den Jungens literweise Wasser entgegen. Im Sommer, da hat es nicht zu regnen. Auch nicht nachts. Die Zeltplan müssen wir erstmal über die Äste hier hängen, sonst werden die nicht trocken. Sag mal, die Ravioli gestern, wieso waren die warm? Würde mich auch interessieren. Seltsam war es schon. Fast so seltsam wie, dass Dumbo sie wirklich gegessen hat. Oh, jetzt habe ich noch mehr Hunger. Jemand muss vor uns da drin gewesen sein. Ja, und wo ist er dann so schnell hin? Im Wald kann man sich gut verstecken. Vielleicht hat er oder sie uns die ganze Zeit aus der Dunkelheit beobachtet. Nicht er oder sie? Es, das Ravioli-Monster. Wieso? Dumbo war doch die ganze Zeit bei uns. Die Burleys fahren mit Gerd in seinem rumpeligen Transporter Richtung Rade. Alle sind in großer Sorge um die Jungs. Gerd tritt das Gaspedal voll durch. Ich trete das Gaspedal voll durch! Ja, besser ist das. Ich kann nur hoffen, dass Larry mittlerweile Netz hat. Wisst ihr denn, wo im Wald die Jungs zelten wollten? Gestern Abend haben sie noch irgendwas von der Lichtung in unsere Gruppe geschrieben. Danach kam nichts mehr. Super. Gibt ja auch so wenig Lichtung im Wald. Radio Dorst. Mach mal lauter, Gerd. Mann. Das sind wir. Gute Laune. Hey. Mann, sind wir gut drauf. Was, Tobi? Aber hallo, Betsy. Ach ja, schon. Was gibt's denn eigentlich Neues im Fest? Was es Neues gibt, fragst du mich, Tobi? Ja. Du verrücktes Huhn. Schuldig im Sinne der Anklage. Ja, damit wären wir auch gleich beim Thema. Gerade kam nämlich die Meldung rein, dass der gemeingefährliche und gefürchtete Bankräuber Mick Cordina aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Er wird als unberechenbar und gewaltbereit beschrieben. Mick Cordina? Ja. Der gute Mick ist von der JVA-Zweigstelle in Coesfeld aus in Richtung Dorsten geflüchtet und soll sich jetzt in der Emmelkämper Mark versteckt halten. Was? Ach du Scheiße. Charakteristisch ist seine schmutzige Lache. Ungefähr so. Halten Sie also die Ohren und Augen auf, aber die Türen geschlossen. Und passen Sie auf Großmutters Kaffeemühle auf. In der Gröber und zu plotzen. Ja, ja, genau. Ah, wir müssen dann auch gleich los nach Mick Cordina suchen, denn wir sind Kaspar. Und Zippe. Nein, nein, nein. Wir sind natürlich Patsy. Und Stubi. Und wir spielen Ihnen die meiste Musik. Radio Dost. Was heißt eigentlich die meiste Musik? Keine Ahnung. Aber jetzt kommt auf jeden Fall die heißeste aller Boygroups, die Toy Boys. Mit Tour the Ruhr. Viel Spaß! You say you need holidays. Das darf ja wohl alles nicht wahr sein. Ein Albtraum. Und erst die Sache mit dem Bankräuber. Das meine ich doch. Ich auch. Was meinst du denn? Na, die Moderatoren. Ja, die auch. Wann sind wir denn jetzt endlich da, Gerd? Sofort, sofort. Fuzzi, Gonzo, Larry, Otti und Dumbo haben ihre Schlafsäcke aus der Hütte geholt und die nassen Zeltplanen über die Äste der Kiefern gehängt. Larry ist dafür extra nach oben geklettert. So, jetzt werft mal hoch. Achtung! Probier noch mal. Der Winkel muss stimmen. Das ist Physik. Dumbo sitzt etwas abseits auf einem Baumstamm. Er hat einen Strauch mit Walderdbeeren gefunden. Der arme Strauch. Wie lange sollen wir denn hier warten? Das dauert doch ewig, bis die Dinger trocken sind. Oh, wir brauchen Essen. Du brauchst Essen, Dumbo. Also, ich könnte auch einen kleinen Snack gebrauchen. Vielleicht gibt es hier ja irgendwo Bananen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Dumbo. Wieso? Hier im Wald wachsen keine Bananen. Wohl. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Kennst du nicht das Lied? Welches Lied? Die Affen rasen durch den Wald. Hä? Die Affen sind im Wahrhalt. Und wo Affen sind, da sind auch Bananen. Sag mal, Dumbo, was ist eigentlich falsch mit dir? Das Lied heißt, wer hat die Kokosnuss geklaut, Dumbo? Da geht's nicht um Bananen. Dann suchen wir halt Kokosnüsse. Oh, Hilfe. Kokosnüsse wachsen an Palmen. Und in normalen deutschen Wäldern wachsen keine Palmen. Doch. Nein. Wohl. Nein. Und was ist dann das hier? Mini-Palmen, seht ihr? Also gibt es hier auch Mini-Kokosnüsse. Das sind Farne, Dumbo. Keine Mini-Palmen. Vielleicht würde uns eine kleine Wanderung tatsächlich gut tun. Ich glaube auch. Ich merke mir den Weg, damit wir das Zelt wiederfinden. Achtung, ich spring runter. Vorsicht, die Mini-Palmen. Ja, ich pass ja auf. Möchtest du dir noch ein paar Mini-Palmen mitnehmen? Für den Weg? Ja. So. Die werde ich für immer behalten. Wenn du sie nicht vorher aufisst. Derweil bei den Mädchen und Gerd. So, da wären wir. Am besten ist, wir teilen uns auf. Nein, nicht, dass ihr mir auch noch verloren geht. Wir bleiben schön zusammen. Jo, von den Jungs hat sich immer noch keiner gemeldet? Nö. Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. Auch was diesen Mick Cordina betrifft. Jetzt sind wir da, jetzt wird alles gut. Lass uns erstmal den Trimm-Dich-Pfad nehmen. Ich glaube kaum, dass die Jungs den genommen haben. Der ist nicht abenteuerlich genug. Und Dumbo war dabei. Wir nehmen den normalen Weg. Vielleicht sehen oder hören wir sie unterwegs. Der führt einmal quer durch den Wald. Könnte also funktionieren. Sieht ganz schön lang aus. Ist er auch. Aber ich habe Proviant mitgenommen. Schnitzelbrötchen, Fitness-Teller to go. Ach, Gerd. Ich weiß doch, wie man Frauen glücklich macht. Ah, ja. Die Jungs wandern durchs Unterholz. Unter Dumbos Gewicht krachen einige dicke Äste, immer wieder begleitet von seinem Magenknurren und Gequengel und Gepupse. Otti, Gonzo und Larry sind genervt. Nur Fuzzi pfeift gedankenverloren vor sich hin. Und dann hören sie etwas. Was war das? Keine Ahnung. Hä? Seid ihr doof? Das war ein Schrei. Ja, das hat sich nach einem Mann angehört. Irgendwo hier im Wald. Das kommt aus dieser Richtung. Nix wie hin. Da müssen wir helfen. Muss ich jetzt rennen? Ja, Dumbo. Och nee. Alter, diese Scheiße hier! Wir müssen ganz nah dran sein. Ich höre Fäkalflüche. Ich auch. Ich sehe nur keinen. Hallo? Hallo? Jetzt kommt nichts mehr. Habe ich was verpasst? Ja, den Sportunterricht. Gar nicht. Ich war wirklich krank. Ah. Dumbo! Er ist in ein Erdloch gefallen. Dumbo? Alles okay. Ich bin weich gelandet. Puh. Aber Hier bewegt sich was. Wie? Das ist eine Schlangengrube hier. Erzähl keinen Quatsch. Du bist wahrscheinlich auf der Person gelandet, die um Hilfe geschrien hat. Oh, stimmt. Moment. Das ist aber ganz schön tief. Pass auf, dass du nicht auch reinfällst. Wer ist denn das da unten? Ist so düster. Hallo? Wer ist das? Wer sind Sie? Und was machen Sie da unten? Ach, ich bin zufällig vorbeigekommen, hab das Loch gesehen und gedacht, das sieht aber gemütlich aus. Und zack, bin ich runtergehüpft. Ja, stimmt. Hier lässt sich's aushalten. Dumbo, er meint das nicht ernst. Er meint das ironisch. Oh, ach so. Sie sind also auch runtergefallen, Herr Niemand? Wie hast du das nur herausgefunden? Ganz schön schlecht gelaunt, der Kerl. Aber Sie wissen schon, dass wir Ihnen helfen können, wenn Sie nett sind? Dann fangen wir doch direkt mal an. Wie heißen Sie? Boah. Ein schöner Name. Fast so schön wie Niemand. Oh nein. Dumbo. Meine Fresse! Was hast du gegessen? Alles. Glaube ich dir sogar. Ein fabelhaft buchstäbliches Druckmittel. Wie? Dumbo, furz noch ein paar Mal. Dann wissen wir auch, mit wem wir es zu tun haben. Schon gut, schon gut. Wir sind die Pommes-Loco. Hör auf damit! Also, wie heißen Sie? Mein Name ist Mick Cordina. Na, sehen Sie. Spar dir das, Sie. Okay, Mick. Dann gucken wir mal, wie wir euch beide wieder befreien. Was ist das überhaupt für ein Loch? Keine Ahnung. Vielleicht eine Tierfalle von einem Wilddieb. Könnte sein. Jedenfalls ist sie verdammt tief. So ohne weiteres bekommen wir euch da nicht raus. Und wir bräuchten ein Seil oder sowas. Etwas, das einen ausgewachsenen Mann tragen kann. Und einen breit gewachsenen Dumbo. Holt mich bitte zuerst! Lange halte ich das nicht mehr aus. Dabei siehst du aus, als hättest du schon Schlimmeres erlebt. Jo, mit deinen Tattoos am Hals und so. Ach, harte Schale, weicher Kern. Die Burleys haben sich mit Gerd auf den Weg gemacht. Ihr Blick geht in alle Richtungen. Die Ohren sind gespitzt, doch weit und breit keine Spur von der Pommes-Soko. Also, ich hab die Jungs echt gerne. Aber die Idee war richtig beknackt. Ach ja, die sind nicht ausgelastet. Die brauchen mal wieder einen Fall. Die sind ein Fall. Ein Fall für sich. Bestimmt tauchen sie gleich auf. Hinter einem Baum. Hinter einem Baum? Mit Dumbo? Hallo? Ach ja, müsste ja dann ein Mammutbaum sein. Gerd, hol mal einen Schnitzel raus. Das ist das richtige Lockmittel für Dumbo. Wisst ihr was? Ihr müsst Dumbo mal in Ruhe lassen. Wenn ihr den immer so aufzieht, ist der noch mehr und wird noch dicker. Aus Frust, das ist echt ein Teufelskreis, Kinder. Ach, der steckt das weg. Der schluckt das. Ihr seid ja sehr optimistisch. Auch was den Rest der Jungs betrifft. Der Weg ist nämlich gleich zu Ende. Oh. Oh. Und was kommt dann? Keine Ahnung, da war ich noch nie. Mal sehen. Da leuchtet was. Stimmt. Irgendwas Rotes. Das ist ein Schild. Lauf mal ein bisschen schneller. Ja, doch. Was steht denn da drauf? Supermarkt. Supermarkt? Ein Supermarkt? Mitten im Wald? Vielleicht wohnt dort eine böse Kassiererin. Mit Warze auf der Nase und einem Raben auf der Schulter. Wir öffnen Kasse 3 für Sie. Kommen Sie bitte einmal alle zu mir. Wir sind am anderen Ende des Waldes angekommen. Da hinten beginnt wieder die Zivilisation. Zivilisation in Rade? Ja, ich kenne den Laden. Da habe ich mal Ketchup gekauft, als ich mit dem Pommeswagen on the road war. On the road? On the road, das heißt unterwegs. Vielleicht haben die im Supermarkt ja was von den Jungs mitbekommen. Wenn Dumbo dabei war, auf jeden Fall. Brittany? Entschuldigung, ist Reflex. Währenddessen versuchen die Jungs, den pupsenden Dumbo und den zwielichtigen Cordina aus dem tiefen Erdloch zu befreien. Habt ihr es mal mit einer Räuberleiter probiert? Zwecklos. Keiner von uns beiden kann den anderen tragen. Probieren wir es mal. Hiermit. Ein Ast? Der bricht doch durch. Einfach probieren. Genau, nichts unversucht lassen. Ich will einfach nur weg hier. Weg von dem dicken Jungen. Sie sind doof, doof, doof. Du auch. Blöd, Mann. Fettes Schwein. Arschloch. Hat er nicht gesagt. Doch hat er. Ein Arschloch im Erdloch. Ich mach Hackfleisch aus dir. Ich pumps dich zu Tode. Ein Jahresvorrat Hackfleisch. Für die ganze Familie. Jeden Tag Frikadellen, Spaghetti Bolognese, Hackbraten, Königsberger Klops oder sollte ich sagen, Königsberger Dumbos? Nimm das! Du kleines Arsch! Wo nimmst du das denn her? Damit könnte man ja ein Pferd töten! Hör auf! Ich verklopp dich, bis du nicht mehr geradeaus gehen und gucken kannst! Ich mach dich alle! Mach mal halblang, Mick. Aber echt. Nicht so aggressiv. Wo bleiben hier die Manieren? Ich scheiß auf Manieren! Ich will raus! Da war es ja im Knast schöner. Im Knast? Verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt! Du warst im Knast? Hört mal, Jungs. Könnt ihr mir nicht irgendwie ein Seil besorgen oder eure Klamotten aneinander binden? Dann müssten wir uns ja ausziehen. Genau. Gut kombiniert. Weswegen warst du denn im Knast, Mick? Mann! Ich hab eine Bank ausgeraubt, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Ach so. Wohl nicht sehr erfolgreich gewesen, was? Boah, könnt ihr nicht einfach ein Seil besorgen? Hier ist leider gerade keins vorrätig. Wir könnten es mit dem Zeltplan versuchen. Ja, genau. Nehmt die Zeltplan. Okay, dann gehen Otti und ich die jetzt holen. Und ihr, Fuzzi und Gonzo, ihr passt auf, dass die sich da unten nicht die Köpfe einschlagen. Ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Ich bring dich um! Ich bring dich um! Ich mach dich so kalt, dass die Erderwärmung Geschichte ist! Ich glaub, du bist sogar schuld an der Erderwärmung! Hier hast du dein Treibhauseffekt. Bleib mir vom Leib! Hilfe! Larry, findest du denn den Weg zurück? Klaro, hier lang! Nee, die andere Richtung. Ja, meinte ich, ja. Holt aber nicht die Feuerwehr oder so! Betsy, Brittany, Beverly, Betty, Biggie und Gerd stehen vor dem Supermarkt am anderen Ende des Waldes. Eine Hauptstraße führt direkt daran vorbei. Gerd schnappt sich alibimäßig einen Einkaufswagen und die Gruppe betritt das Geschäft durch die automatische Tür. So, wen kann man denn hier so ansprechen? Keine Ahnung. Oh, hier gibt's diese Schokokekse mit dem Orangenglibber drin. Schmeiß in den Einkaufswagen. Wir müssen eh was kaufen, sonst ist das unhöflich. Okay. Da hinten ist ein Mann. Der mit dem weißen Kittel? Neben dem Typen mit der Tolle? Ja. Ja, der könnte was wissen. Entschuldigung! Das kann nicht wahr sein. Schon das zweite Mal, das macht mich wahnsinnig. Wem sagst du das? Ich brauche exakt 25 Dosen für eine Ravioli-Pyramide. Wie sieht denn das aus, wenn jetzt wieder 5 fehlen? Symmetrie, Fehlanzeige. Furchtbar. Furchtbar. Aber wir dürfen uns nichts anmerken lassen. Auf keinen Fall. Und was ist mit der Polizei? Ach, die suchen doch wie wild nach diesem Bankräuber, haben gerade keine Zeit für solche Lappalien. Naja, ja, vielleicht auch besser so. Das hat sich beim ersten Mal doch schon in Sekundenschnelle rumgesprochen in diesem verfluchten Kaff. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Keine schlechte Publicity. Die Kunden müssen sich wohlfühlen und sicher. Selbstverständlich. Der Kunde ist König. Der Kunde ist König. Entschuldigung. Huch, wo kommen Sie denn her? Sind Sie neu in Rade? Nein, nur zu Besuch. So, Fremde also. Sozusagen. Alles klar bei Ihnen? Natürlich. Was soll sein? Naja, Sie sehen ziemlich nervös aus. Und Sie sind ganz rot im Gesicht. Ich? Was? Wie können wir Ihnen und Ihren Töchtern denn weiterhelfen, Herr... Gimmel. Gerd Gimmel. Und das sind nicht meine Töchter. Das sind die Burleys. Ich nenne sie immer Birlis. Die sind Detektivinnen. Detektivinnen? Ja. Dörlis? Burleys? Was? Hä? Nie gehört. Lesen Sie Zeitung? Haben Sie überhaupt Zeitungen in Rade? Wir? Selbstverständlich. Wir suchen nach unseren Freunden. Haben Sie hier vielleicht irgendwo 5 Jungs gesehen? Einer davon dick und wahrscheinlich außer Atem. Und ein anderer ziemlich athletisch gebaut, sportlicher Typ, gut aussehend, treue Augen. Bedauere. Du, Heinz? Warte mal eben. Nein, glaub nicht. Was machen wir denn jetzt? Na, entspannen Sie sich ein bisschen bei uns, Herr Simmel, Gimmel. Genießen Sie ein einmaliges Einkaufserlebnis hier bei Kauf und Spar Herkenrath. Ich bin Heinz Herkenrath, Ihr Filialleiter. Und ich bin Serge, der Dekorateur. Hallo. Angenehm. Sehen Sie die Pyramide aus Waschmittelpaketen da? Das ist mein Werk. Nicht zu vergessen die Angebotstafel mit dieser atemberaubend akkuraten Schönschrift. Ha, gelernt ist gelernt. Wirklich schön. Aber wir müssen jetzt weiter nach unseren Freunden suchen. Genau. War echt klasse. Bis dann. Wartet! Was denn? Was war das gerade mit Detektivinnen? Wir sind die Burleys. Wir haben die goldene Ehrennadel bekommen für unsere detektivischen Fähigkeiten. Ernsthaft? Ja. Heinz, du willst doch nicht wirklich... Besser als die Polizei zu rufen mit großem Tatütata und Blaulicht und Gerede. Also bitte. Und diesen Kindern wird sowieso keiner glauben. Was ist denn jetzt? Also ich würde sowas ja sonst nie machen. Kunden wie ihr sollen sich hier wohlfühlen, aber... Ich bin wirklich verzweifelt. Entschuldigung. Ist ja gut, ist ja schon gut. Gar nichts ist gut. Psst, die Leute gucken schon. Rücken Sie endlich raus mit der Sprache. Hier wird gestohlen. Ach so. Was denn? Ach, das wollt ihr gar nicht wissen. Doch. Nein. Ja, gleich wirklich nicht mehr, wenn Sie so weitermachen. Sie verschwenden unsere Zeit. Unsere Freunde sind verschwunden. Na und? Bei mir werden Ravioli-Dosen geklaut und ihr interessiert euch für eure doofen, verschwundenen Freunde. Der Kunde ist König, Heinz. Der Kunde ist König. Verzeihung. Ihnen wurden also Ravioli-Dosen gestohlen? Unglaublich, oder? Es ist ein Albtraum, aber geht nur und sucht eure Freunde. Ja, ich denke, das wäre besser. Ich auch. Nein, wartet, kommt zurück. Bitte, bitte, bitte helft mir. Ich bin am Ende. Wir haben keine Zeit für sowas. Bei unseren Freunden ist alles voller Blut. Wie? Das haben die am Telefon gesagt. Fuzzi ist voll mit Blut. Die Jungs haben nachts im Wald gezeltet, wissen Sie? Und jetzt treibt sich dort dieser Bankräuber rum. Mick Cordina, der aus den Nachrichten. Genau der. Ein ganz schönes Schnuckelchen. Hab das Fahndungsfoto gesehen. Ehrlich? Wo kann man das sehen? Kommt, Mädels, wir gehen. Stopp! Oh Mann, was wollen Sie? Ihnen wurden doch bloß ein paar Dosen Ravioli geklaut. Sie haben doch völlig einen an der Klatsche. Apropos, schöne Grüße von Kurt. Den habe ich in der Stadt getroffen. Grüße zurück. Ihr sucht doch 5 Jungs, oder? Ja. Haben Sie sie gesehen oder nicht? Ja, doch, ich glaube schon. Gerade fällt's mir wieder ein. Ein dicker und ein athletischer Schönling, oder? Ja, genau. Und einer mit Blut am ganzen Körper? Ja, genau. Ja, die waren hier. Nicht wahr, Serge? Ja, genau. Der eine war voller Blut. Von oben bis unten hat den ganzen Boden vollgeschropft. Es war nicht zum Aushalten. Ich bin hier die ganze Zeit mit dem Wischer hinter ihm hergelaufen. Das muss Fuzzi gewesen sein. Exakt. So haben die anderen ihn genannt. Fuzzi. Und der Dicke, der hat alle Süßigkeiten-Tüten aufgerissen und versucht, die Tiefkühlpizza in der Mikrowelle aufzuwärmen, die wir gerade im Angebot haben. Das klingt voll nach Dumbo. Die Mikrowelle gibt's übrigens für 59,99. Guter Preis eigentlich. Ja, will ich doch meinen. Hier gibt's nur gute Preise. Ja, das ist mir schon beim ersten Mal aufgefallen. Da habe ich hier Ketchup gekauft. Ketchup? Mit Tomaten drin? Salz, Zucker, Essig? Richtig. Sie sind wohl vom Fach. Ja. Gelernt ist gelernt, sagen wir hier immer. Ja, und? Der Kunde ist König. Ach ja, Mädels, passt auf. Die Jungs waren hier, der eine voll am Bluten. Serge immer hinterher mit dem Wischmopp. Der andere reißt eine TK-Pizza nach der anderen auf und plötzlich... Ja? Und plötzlich... Kam der andere, der Gutaussehende mit diesen unglaublich treuen Augen und der hat den kompletten Schaden bezahlt. Mein Larry. Na, und dann haben wir 5 gerade sein lassen und die Jungs, du, Schuften gehen. Wohin? Nach Hause natürlich. Sie wollten sich auspennen nach der Nacht im Wald. Ah, ihr sollt euch keine Sorgen machen, haben sie gesagt. Alles ist in Ordnung. Und in Sachen Ravioli-Dieb werdet ihr auch die richtigen Ansprechpartner. Also, wenn das so ist, Dann könnten wir ja eigentlich sagen... Haben sie noch alle Latten am Zaun? Das sollen wir ihnen abkaufen. Echt mal. Unglaublich, was hier abgeht auf dem Dorf. Nur Bescheuerte. Beverly, das kannst du alles in deine Kurzgeschichte einbauen. Mach mich aber bitte etwas jünger und größer. Und ich will nicht, dass da steht, ich hätte einen weißen Kittel an. Über sie schreibe ich ganz sicher keine Kurzgeschichte. Ja, wollen wir auch gar nicht. Wie kommst du auf die Idee? Was für eine Kurzgeschichte überhaupt? Also, jetzt ist aber wirklich Schluss hier. Wir gehen. Tschüss. Auf Nimmerwiedersehen. Aber... Tschüss. Telefon! Das ist meins. Larry ruft an. Eine Minute zuvor bei Larry und Otti. Hörst du das? Hubschrauber, ne? Ja, die suchen dich. Ach, ist klar. Bist du dir sicher, dass wir hier lang müssen? Der Hinweg sah irgendwie anders aus. So ganz sicher bin ich mir nicht. Na toll. Aber zurück zu den anderen finden wir alle mal. Weißt du, was mich wundert? Nö, was denn? Dass dieser Mick uns nicht gefragt hat, ob wir ein Handy dabei haben, mit dem wir Hilfe holen können. Bestimmt hat er selbst eins mit und weiß, dass es hier kein Netz gibt. Aber jetzt, wo du es sagst, ich könnte ja mal drauf gucken. Ja genau, vielleicht geht's ja wieder. Ja, Tatsache. Gut. Yep. Und 23 Anrufe in Abwesenheit von Biggie. Was? Und 164 ungelesene Nachrichten, privat und in unserer Gruppe. Einen Tag haben wir dir allein gelassen. Einen Tag. Wo seid ihr? Was macht ihr? Geht's euch gut? Schöne Grüße von Kurt. Wo seid ihr? Hallo? Was ist los bei euch? Meldet euch. Larry, was ist los? Herzchen Biggie. Geht das jetzt die ganze Zeit so? Sieht so aus. Hier, guck mal, heute Morgen ging's richtig los. Jetzt meldet euch doch mal, was ist passiert? Warum ist Dumbo verletzt? Wir machen uns große Sorgen. Hä, warum ist Dumbo verletzt? Keine Ahnung, was sie meinen. Die letzte Nachricht ist, wir kommen jetzt mit Gerd und suchen euch. Was ist denn da schiefgelaufen? Kein Plan. Ich ruf mal besser an. Jo. Moment. Mach auf laut. Ja. Larry, was ist los bei euch? Wo seid ihr? Wir sind im Supermarkt. Im Supermarkt? Welcher Supermarkt? Der hinterm Wald. Aber jetzt sagt doch mal, wie geht's euch? Uns geht's gut. Die Nacht war ziemlich durchwachsen, aber ansonsten... Ach ja, und Dumbo ist vorhin in ein Loch gefallen. Den müssen wir da jetzt irgendwie rausholen. Und da ist schon so ein Mann drin. Aber du hast doch gesagt, dass alles voller Blut ist. Und dass Dumbo verletzt ist und alles. Hab ich gar nicht. Wie kommst du darauf? Als wir telefoniert haben, da hast du das gesagt. Also, keine Ahnung, was ihr verstanden habt. Aber die Verbindung war ja auch sauschlecht. Jetzt bin ich gerade mal nicht im Funkloch. Was? Was denn? Ich glaub das gerade nicht. Wir sind extra mit Gerd los und haben euch gesucht. Und jetzt seid ihr im Supermarkt. Biggie? Ja, jetzt sind wir im Supermarkt. Na, immerhin geht's uns allen gut. Super. Sag mal, wenn Gerd dabei ist, hat er vielleicht ein Seil in seinem Transporter, mit dem er Dumbo und den Mann aus einem tiefen Erdloch ziehen kann? Ich frag ihn. Gerd, hast du ein Seil in deinem Transporter, mit dem du Dumbo aus einem tiefen Erdloch ziehen kannst? Was ist denn schon wieder los bei dem? Ehrlich mal. Hast du eins oder nicht? Glaub schon. Wo sollen wir denn hinkommen? Wo sollen wir hinkommen? Ich schicke euch unseren Standort. Okay, tschüss. Tschüss. Ach, und Biggie? Ja? Ich danke dir. Den Jungs geht's also gut. Naja. Na seht ihr. Super. Und wir rackern uns hier einen ab. Larry hat mir seinen Standort geschickt. Wir sollen helfen, Dumbo aus einem tiefen Erdloch zu befreien. Ihr könnt auch gerne hierbleiben und rausfinden, wer die Ravioli-Dosen klaut. Genau. Jetzt ist ja wieder alles in Ordnung. Müssen Sie eigentlich nicht arbeiten? Dekorieren oder so? Bin schon fertig. Wir auch. Raus hier. Ich bin am Ende. Rückzug. Da geht's raus. Schnell. Halt! Oh, nicht schon wieder. Die Kassiererin. Was will die? Halt! Stopp! Was gibt's denn? Jetzt tun Sie doch nicht so. Hä? Ja, Sie sind ein toller Schauspieler. Ich merke das schon. Was? Sind eigentlich alle in diesem Laden bekloppt? Tina! Hier versucht's wieder einer. Nee. Doch! Schiebt einfach an der Kasse vorbei, der Kerl. Reden Sie von mir? Ja, von Ihnen und Ihren Töchtern. Das sind nicht meine Töchter. Schon klar. Wenn's ernst wird, gehört man nicht mehr zusammen. Dann kennt man sich einfach nicht. Wissen Sie, wie oft wir das hier hören? Wahrscheinlich sitzt das Geld nicht mehr ganz so locker mit so vielen Blagen, ne? Na, hören Sie mal. Was ist denn überhaupt Ihr Problem? Na, die Orangenkekse da im Wagen. Ach so, ja, die habe ich ganz vergessen. Ist klar. Noch so ein Dauerbrenner. Ich wollte die nicht klauen. Wir wollten nur ganz schnell raus hier. Mit den Keksen. Diebe seid ihr. Miese kleine Diebe. Wahrscheinlich seid ihr das auch, die Ravioli geklaut haben. Ja, genau. Nein. Was erlauben Sie sich? Also wir machen hier nur unseren Job. Ihr habt gestohlen. Tina, was kosten die Orangenkekse? 2,95. 2,95? Stolzer Preis. Ja gut, ich bezahle die eben. Nicht bewegen. Mit 2,95 können Sie das nicht mehr gut machen. Das war versuchter Diebstahl und das bedeutet Anzeige für euch alle. 50 Euro pro Nase und? Und? Und? Wir rufen die Polizei natürlich. Ganz genau. Das ist völlig überzogen. Es war ein Versehen. Wissen Sie eigentlich, wer wir sind? Nee. So fangen wir hier gar nicht erst an. An der Kasse sind alle gleich. Ich rufe jetzt die Polenta und ihr bleibt so lange im Laden, bis sie hier sind. Oh, das kann doch... Vorher verlässt hier keiner das Geschäft. Ernsthaft? Herr Herkenrath, bitte die zwei. Herr Herkenrath, bitte. Herkenrath an zwei. Verstanden. Komme rüber. Die 1 an Herrn Hakenrath, danke sehr. Wissen Sie was? Ich suche die ganze Zeit die versteckte Kamera hier. Conny, Tina, was gibt's? Wir haben die Ravioli-Diebe gefunden. Diesmal haben sie sich an den Schokokeks mit dem Orangenglibber vergriffen. Wie bitte? Hier, der Mann und die Mädels. Wirklich? Natürlich nicht. Nein, das ist alles ein großes Missverständnis. So. Hören Sie nicht auf die, Chef. Die haben's faustdick hintern Ohren. Natürlich nicht, Tina. Macht ja alles Sinn. Hä? Den Täter zieht es immer wieder zum Ort des Verbrechens zurück. Die letzten Tage habt ihr Ravioli gestohlen. Heute waren es die Kekse mit dem Orangenglibber drin. Ha, völliger Unsinn. Sie kennen die Diebe? Ja. Lassen Sie mich mal bitte an die Kasse. Serge, bitte die zwei. Serge, bitte. Und als ihr merkt, dass Serge und ich direkt neben euch stehen, erfindet ihr diese hanebüchene Geschichte mit euren dicken, blutenden Freunden. Sie waren es, der eine Geschichte erfunden hat. Ja, Hans? Sorgt dafür, dass Herr Bimmel, Gimmel und seine Mädchen den Laden nicht verlassen. Sie sind die gesuchten Ladendiebe. Also doch, ich hab's mir gleich gedacht. Die Polizei ist verständigt. Wie lange wird's dauern? Halbe bis dreiviertel Stunde. Wir bekommen eine Flasche Wein umsonst. Oh, das ist aber nett. Ja, da kann man nichts sagen. Wie bitte? Polizei? Das hatte ich doch strengstens verboten. Aber... Nichts aber. Von den Geschehnissen darf nichts nach außen dringen. Jetzt ist es zu spät. Biddies, mit euch wird's echt nie langweilig. Die Mädchen glauben, dass ich voller Blut bin? Sie haben es geglaubt. Sie sind jedenfalls in irgendeinem Supermarkt in der Nähe. Mit Gerd. Der ist mitgekommen, um uns zu suchen. Die Burleys waren in Sorge, weil wir uns nicht gemeldet haben. Und Gerd bringt ein Seil mit? Ja, die kommen jetzt. Na, Halleluja! Hat Gerd was zu essen dabei? Bestimmt. Die sollen sich beeilen. Kann sich nur noch um ein paar Minuten handeln. Wer es glaubt, wird selig. Filialleiter Herkenrath und seine Handlanger halten die Burleys und Gerd im Supermarkt fest. Unter den bösen Blicken der Kassiererinnen Tina und Conny, des Dekorateurs Serge und dem Chef höchstpersönlich warten sie im Kassenbereich auf das Eintreffen der Polizei. Was machen wir denn jetzt? Wir brauchen einen Plan. Ja, ja. Es gibt nur eine Möglichkeit. Und die wäre... Passt auf. Herkenrath, Serge, Conny, Tina und wie sie alle heißen. Was ist, Mädchen? Wir möchten Ihnen beweisen, dass wir nicht die Ravioli-Diebe sind. Nun, das wird schwer, wo meine Mitarbeiterinnen euch doch auf frischer Tat ertappt haben. In flagranti! Wir sind Detektivinnen. Die Polizei kennt uns. Das werden wir ja dann gleich sehen. Richtig. Aber wenn wir schon nicht rauskommen, möchten wir die Zeit wenigstens sinnvoll nutzen und Ihnen unsere Unschuld beweisen. Lachhaft! Überhaupt nicht. Das ist ein Wahnsinnsangebot. Mit Angeboten kenne ich mich aus. Hören Sie auf, mich zu belehren. Wir finden für Sie heraus, wer die Ravioli-Dosen wirklich gestohlen hat. In einer halben bis dreiviertel Stunde? Ja, das will ich sehen. Ich auch. Solange ihr den Laden nicht verlasst, habt ihr freie Hand. Überzeugt mich vom Gegenteil. Wird gemacht. Bis dahin bleibt ihr für mich allerdings schäbige kleine Verbrecher, Serge. Du rückst ihn nicht von der Seite. Sehr wohl. Danach sind sie uns aber was schuldig. Treib's nicht zu weit, sonst überlege ich's mir nochmal anders. Oh, Zeit für meine Durchsage. Conny, dürfte ich wohl? Klar, Chef. Liebe Kunden, wie schön, dass Sie sich für ein Einkaufserlebnis bei Kauf und Spar Herkenrad entschieden haben. Entspannen Sie sich. Lassen Sie die Seele baumeln und vergessen Sie Ihren Alltag, während Sie bei uns einkaufen. Unser Dekorateur Serge hat auch heute wieder sein Bestes gegeben, um für eine wohlige Atmosphäre zu sorgen. Das Ehepaar Weberlust erwartet Sie an der Fleischtheke und lässt ausrichten, Matt in der 5-Kilo-Familienportion ist heute im Sonderangebot. Und unsere Mitarbeiterinnen Conny und Tina freuen sich im Kassenbereich auf Sie. Danke, dass Sie bei uns sind. Herzlichst, Ihr Filialleiter Heinz Herkenrath Junior. Das war wieder klasse, Chef. Wie Sie das immer mit Ihrer Stimme machen. Da schmält sich dahin. Bravo. Danke, danke, danke, mein Lieben. Gelernt ist gelernt. Gelernt. Ja, genau. Meine Rede. Ich störe ja nur ungern, aber könnte Serge uns mal durch den Laden führen, damit wir mit unseren Ermittlungen beginnen können? Ach so, ja. Serge, du weißt, was du zu tun hast. Und Mädels... Wehe, ihr steckt wieder irgendetwas ein. Dann hat euer letztes Stündlein geschlagen. Die Polizei habt ihr sowieso schon am Hals. Ja, ja. Sie auch. Derweil wartet die Pommes-Soko zusammen mit dem Bankräuber Mick Cordina auf die Hilfe von Gerd und den Mädchen. Vergeblich. Wo bleiben die denn? Bist du sicher, dass diesmal alles richtig rüberkam am Telefon? Diesmal ja. Entschuldigung. Das war jetzt nicht mit Absicht. Nicht mit Absicht, nicht mit Absicht. Das ist jenseits von Gut und Böse. Was zum Teufel hast du gegessen? Ravioli. Ravioli? Ja, gestern in der Hütte. Wie? Das wart ihr gestern? Was meinen Sie? Gestern in der Hütte. Ich hab mir Ravioli warm gemacht mit dem Gaskocher, der da rumstand. Dann habe ich Geräusche gehört und bin abgehauen. Ihnen gehörten die Ravioli? Du bist das Hüttenphantom? Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Was verschlägt Sie denn in diese Hütte? Und überhaupt in den Wald? Ich brauche meine Freiheit. Und wieso sind Sie abgehauen, als wir kamen? Na, weil es nicht meine Hütte war, in der ich mich da breit gemacht hatte. Ihr hättet ja der Besitzer sein können. Du hattest also Schiss. Ich? Und Schiss? Ihr seid echt lustig. Die Burleys werden gerade von Serge, dem Dekorateur, durch den Supermarkt geführt. Hinter der Fleischtheke steht das Ehepaar Weberlust. Sie, groß und dürr mit Brille und er, klein und dick, mit grimmigem Gesichtsausdruck. Darf ich vorstellen, die Weberlust? Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Wir sind die Weberlusts. Hier, Kinder, habt ihr jeder eine Scheibe Mortadella. So. Bitte schön. Werner, sag doch auch mal was. Guten Appetit. Oh, ich habe schon ewig keine Gratis-Mortadella mehr bekommen. Was? Bei uns gibt's immer Gratis-Mortadella. Nicht wahr, Werner? Ja, immer. Warum so schweigsam, Herr Weberlust? Haben Sie vielleicht etwas zu verbergen? Wie meinst du das denn, Kindchen? Wir sind auf der Suche nach dem Ravioli-Dieb. Und du meinst, das mein Mann? Werner, jetzt sag doch auch mal was. Ich war's nicht. Natürlich nicht. Ich übrigens auch nicht. Können Sie das beweisen? Na also bitte. Wir haben es doch gar nicht nötig, Dosen mit Fertig-Ravioli zu klauen. Ich bin eine sehr gute Köchin. Nicht wahr, Werner? Geht. Wie bitte? Zum Scheißen reicht's. Was hast du da gerade gesagt? Na, ist doch so. Die Heike von gegenüber, die kann kochen. Die macht den besten Kartoffelsalat der Welt. Wie bitte? Also das darf doch nicht! Weißt du, wie viel Mayo die da reinhaut? Weißt du, was das mit den Collie-Werten macht? Und weißt du, wie egal mir das ist? Hauptsache, es schmeckt. Und weißt du, wie sehr es mir auf den Sack geht, dass du nur hier an der Theke freundlich und gut gelaunt bist und zu Hause so eine alte Hexe? Aber... Und weißt du weiterhin, wie kacke ich es finde, hier jeden Tag, jeden verdammten Tag mit dir stehen zu müssen, hinter dieser dusseligen Fleischtheke, nur um irgendwelchen alten Frauen ein paar Scheiben Schwartenmagen zu verkaufen? Aber bitte dünn geschnitten. In diesem spießigen Supermarkt mit diesem schizophrenen Chef und dessen peinlichen Durchsagen, dem tuntigen Dekorateur. Also, was übrigens der unsinnigste Beruf aller Zeiten ist. Und mit diesen irren Kassiererinnen, die sich immer anschreien, obwohl sie nur 2 Meter voneinander entfernt sitzen. Werner, was ist denn nur los mit dir? Kathrin, ich kann nicht mehr. Ich will ausbrechen. Aus dem Alltag. Aber Werner... So kenne ich dich ja gar nicht. Ich habe dieses ganze Fleisch satt. Ich werde Vegetarier. Wo ist Herkenrath? Ich kündige. Aber Werner! Nein, halt mich nicht auf! Warte! Er wirft seine Schürze auf den Boden. So! Warte doch! Ich komm mit! Kathrin! Werner! Oh, meine Kathrin! Werner! Da ist es wieder, dieses Feuer! Wie in alten Zeiten. Bravo, bravo, bravo. Ein tolles Schauspiel. Tolle Darsteller, glaubwürdige Story und vor allem wunderbares Bühnenbild. Mädels, sag mal, bin ich wach oder ist das wieder einer dieser Fieberträume? Solange das hier nicht einer meiner Fieberträume ist, bist du wach. Komm, Werner. Wir gehen und bereisen die Welt. Fein. Aber von heute an habe ich die Hosen an. Verstanden? Toll! Eine Durchsage! Oh Gott! Sehr verehrte Kunden, großartig, dass Sie bei uns sind. Ich, Heinz Herkenrath, 4 Jahrleiter von Kauf und Spar Herkenrath Rade, bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Ausdruck verleihen möchte ich meinen Gefühlen Ihnen gegenüber mit einem kleinen Lied. Selbst erdacht und live vorgetragen hier im Kassenbereich. Toll, toll, toll, toll. Ich liebe meinen Job. Hier bekommt man so viel geboten. Wo finden wir den Ravioli-Dieb nie? Die Tür geht auf. Sie kommen rein. Sie wollen unser Kunde sein. Sie schieben den Wagen. Sie halten ihn fest. Kauf und Spar, Herkenrath, forget about the rest. Sie brauchen nicht fragen, wo kauf ich ein. Sie sind herzlich willkommen, kommen Sie rein. Klauen geht gar nicht bei Herkenrath, in keinerlei Hinsicht, da seh ich schwarz. Kaufen und sparen Tag ein und Tag aus. Die besten Waren, Applaus, Applaus, Applaus. Und fühlen entspannen dank dem Dekorateur. Unrat verbannen. Zurück zu den Jungs und Mick Cordina im Wald. Hilfe! Hilfe! Ich hab Hunger! Irgendwas stimmt doch da nicht. Die Mädels müssten längst hier sein. Dann gehen Larry und ich eben nochmal los. Aber wir wissen doch gar nicht, wo dieser Supermarkt ist. Nachher verlauft ihr euch und findet uns nicht wieder. Ich weiß, wo der Supermarkt ist. Echt? Wo? Ihr müsst da lang! Einfach immer geradeaus! Sicher? Ja! Da habe ich gestern die Ravioli gekauft. Dann los. Immer geradeaus. Kriegt ihr hin, oder? Ja, solange wir nicht so doof sind und unterwegs in ein Loch fallen. Ja. Im Supermarkt. Die besten Waren. Applaus, Applaus, Applaus. Fühlen entspannen dank dem Dekorateur. Unrat verbannen, das ist nicht schwer. Okay. Kaufen und sparen Tag ein und Tag aus. Besten Waren. Applaus, Applaus, Applaus. Na endlich. Das war ja nicht auszuhalten. Kaufen und sparen, oh Mann. Tag ein und Tag aus. Die die besten waren. Applaus, Applaus, Applaus. Und für den Entspannen dank dem Dekorateur. Unseren Rat verbannen, das ist nicht schwer, okay. Kaufen und sparen Tag ein und Tag aus. Die besten waren. Applaus, Applaus, Applaus. Und für den Entspannen dank dem Dekorateur. Unseren Rat verbannen, das ist nicht schwer, okay. Kaufen und sparen Tag ein und Tag aus. Die besten waren. Gitarrensolo. Scannerkassen-Solo. Kaufen und sparen Tag ein und Tag aus. Die besten Waren. Applaus, Applaus, Applaus. Für den Entspannen dank dem Dekorateur. Unseren Rat verbannen, das ist nicht schwer. Oh yeah. Kaufen und sparen Tag ein und Tag aus. Die besten Waren. Applaus, Applaus, Applaus. Für den Entspannen dank dem Dekorateur. Unseren Rat verbannen, das ist nicht schwer. Oh yeah. Kaufen und sparen Tag ein und Tag aus. Die besten Waren. Applaus, Applaus, Applaus. Für den Entspannen dank dem Dekorateur. Unseren Rat verbannen, das ist nicht schwer, oh yeah. Wunderbar, Chef, wunderbar! Sie und die Rosenberg wären perfekte Duettpartner. Danke, Serge. Ja, wirklich, ganz große Klasse. Ich habe nächste Woche Geburtstag. Kann ich Sie buchen? Gretje van Spaak, die holländische Austauschkommissarin. Gott sei Dank. Sind Sie von der Polizei? Nein, ich trage privat nur ganz gern Uniform. Ach so. Ja, ich auch. Natürlich bin ich von der Polizei. Ach so. Dann verhaften Sie diesen Mann und die 5 Mädchen. Das sind Diebe. Die haben die Orangenkekse mit dem Schokoglibber drin geklaut. Die Birlis? Und Gerd Himmel? Nein, Gerd Gimmel. Sie kennen sich? Wahrscheinlich vorher schon straffällig geworden. Die? Nein. Wie? Die 5 sind Detektivinnen und er hier ist Imbissbesitzer. Was? Das stimmt. Jetzt kommen Sie sich ganz schön blöd vor, oder? Nein, denn mit Verlaub, den Ravioli-Dieb habt ihr immer noch nicht gefunden. Genau, die Zeit ist um. Mädels, ich weiß zwar nicht, in was ihr da wieder verwickelt seid, aber ich für meinen Teil habe Mittagspause. Bin nur gekommen, weil ich sowieso in der Gegend war und noch einkaufen muss. Aber... Ab 2 kann ich mich Ihnen wieder widmen. Den Mädels sollten Sie sich widmen. Wir haben übrigens Frikandeln im Angebot. Frikandelle heißt das. Und Schöttbula. Apropos, wieso ist die Fleischtheke unbesetzt? Wo sind die Weberlurst? Also das hättest du sehen sollen. Werner ist richtig aus sich herausgekommen. So einen Gefühlsausbruch hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Wie? Und dieser leidenschaftliche Kuss. Was? Die beiden sind durchgebrannt. Wovon redest du? Abgehauen, auf Weltreise. Da bin ich denn der einzig Normale hier? Gar nicht so einfach, immer in eine Richtung zu laufen. Ja, aber wir machen das gar nicht schlecht. Guck mal da. Ein Schild. Supermarkt. Kauf und Spar Herkenrad. Und das muss ja sein. Hier ist die Straße, die wir auf dem Hinweg gesehen haben. Das ist das andere Ende des Waldes. Ui, dann lass uns mal gucken gehen, ob die Birlis und Gerd noch da sind. Hast du wieder ein Netz? Ja, Vicky hat geschrieben. Sind noch im Supermarkt, sorry. Kommen hier nicht raus, 2 Ausrufezeichen. Dann kommen wir jetzt rein. Was da wieder los ist. Otti und Larry betreten den Supermarkt. Ihnen bietet sich ein seltsames Bild. Herkenrad, das Mikrofon noch in der Hand, diskutiert mit Serge, dem schrill frisierten Dekorateur. Gerd und die Birlis stehen mit offenen Mündern daneben. Im hinteren Bereich schiebt Gretje van Spaak seelenruhig einen Einkaufswagen durch die Gemüseabteilung. Conny und Tina an der Kasse bewachen die Packung Schokokekse mit Orangenglibber drin. Zu guter Letzt rast das Auto der Weberlust hinter den beiden Jungs über den Parkplatz und auf die Hauptstraße. Ein Fluch. Es ist ein Fluch, der Fluch des Ravioli-Diebs. Ich bitte dich. Nein, nein, ich bin mir sicher. Du vergisst aber... Was ist denn hier los? Ja, das frage ich mich auch. Larry! Otti! Iggy! Jungs, ich war noch nie so froh, euch zu sehen, also ehrlich. Sind das eure Freunde, Mädels? Ja, das ist Larry. Die treuen Augen, oder? Was? Warum seid ihr denn noch hier? Lange Geschichte. Und was macht Gretchen da hinten? Einkaufen. Sie suchen also einen Ravioli-Dieb. Sehr richtig. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie ihn bereits gefunden. Ja, genau. Der Mann da und die 5 Kinder. Das wären dann aber 6 Täter, nicht nur einer. Die Conny ist ja bloß Kassiererin. Mit dem Zählen hat sie es nicht so. Na, wie auch immer. Nehmen Sie sie mit aufs Revier. Nein, ich verbiege mich für Herrn Krimmel und die Bärlis. Sie waren es nicht. Sie verbiegen sich? Verbürgen heißt das. Ach ja. Ich verbürge mich. Sie haben doch Überwachungskameras. Habe ich beim Einkaufen gesehen. Haben Sie da mal nachgesehen? Das geht nicht. Warum? Die Kameras sind Krawatten. Attrappen. Sie sind nicht echt. Nur zur Abschreckung. Wie blöd ist das denn? Naja, man spart, wo man kann. Aha. Jungs, was macht ihr eigentlich hier? Seid ihr auch am Diebstahl beteiligt? Nein, nein. Wir haben im Wald gezeltet und jetzt steckt Dumbo zusammen mit einem Mann in einem tiefen Erdloch fest. Gerd und die Burleys wollten eigentlich helfen, die beiden rauszuholen. Wir haben ewig gewartet, aber keiner kam. Da haben wir uns auf den Weg gemacht, Larry und ich. Die anderen warten immer noch am Loch. Wir haben uns vorher total verlaufen. Aber der Mann im Loch wusste, wo der Supermarkt ist und hat uns den Weg beschrieben. So, so. Der Mann im Loch. Ja. Ja. Ja, ja. Alles klar bei dir? Der Mann im Loch? Alle bekloppt. Alle völlig bekloppt. Was meinst du, Otti? Der Mann im Loch, der ist der Ravioli-Dieb. Mick? Ja, genau. Ja, wie? Ja, denk doch mal nach. Ihm gehörten die Ravioli-Dosen. Stimmt, die Dosen in der Hütte. Moment mal kurz. Sagtest du gerade Mick? Ja, Mick. Mick Gardiner. Nicht Gardiner, Cordina. Was? Ach, du Kacke. Mick Cordina? Der Mick Cordina? Ich kenne auch nur einen. Die Jungs wissen noch nichts davon. Die waren im Funkloch. Was denn? Der ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ups. Ist ein Bankräuber. Das hat er erzählt. Den Ausbruch hat er allerdings verschwiegen. Wir suchen schon den ganzen Tag in der Emil Camper Markt nach ihm. Nur deshalb konnte ich überhaupt so schnell hier sein. Und dieser Cordina hat uns bestohlen? Wenn die Jungs das sagen. Mittlerweile verlasse selbst ich mich auf sie. Und sie wurden noch nie enttäuscht. Sagen Sie es ruhig. Ja, von den Jungs wurde ich noch nie enttäuscht. Seid ihr ja endlich! Habt ihr ein Seil mitgebracht? Und diesen Mann vom Imbiss, von dem Dumbo die ganze Zeit erzählt? Ja, haben wir. Hallo. Gott sei Dank! Der Fettklops hätte mich fast aufgegessen. Und aus seinem Hintern kommen Geräusche und Gerüche. Jetzt sind wir ja da. Und wir sind auch mitgekommen. Aha. Und wer bist du? Ich bin Heinz Herkenrath Junior, Filialleiter von Kauf und Spar Herkenrath. Und sie haben mich bestohlen! Und dabei meine Ravioli-Pyramide zerstört! Und sie sind aus dem Gefängnis ausgebrochen. Scheiße. Was ist denn los? Der Mann daneben, der ist ein gesuchter Knasti, Dumbo. Was? Mick Cordina, ich werde sie nun festnehmen. Ist das denn überhaupt notwendig? Natürlich! Was meinst du, Fuzzi? Nun ja, eingelocht ist er ja schon. Der war echt gut. Das muss ich dir lassen. Am Abend mit Tobi und Petzi. Das sind wir! Und wir sind immer noch super gut drauf! Hey. Tobi! Petzi! Hast du das gehört? Nee, was denn? Der gemeingefährliche und schmutzig lachende Bankräuber Mick Cordina wurde gefasst. Nein, was? Und weißt du auch wo? Nee. In einem Loch! Nein! Ja, Sachen gibt's! Die gibt's gar nicht. Und wenn man der Gerüchteküche Glauben schenkt, sollen die Jungs der Pommes-Soko und die Burleys wieder was damit zu tun haben. Wer auch sonst? Teufelskerle sind das! Und Weiber! Radio Dawson. Der Tisch ist Nachdem Mikordina und Dumbo aus dem tiefen Erdloch befreit wurden, sind die Burleys, die Pommes-Soko und Gerd zurück in die Altstadt gefahren. Dort, an Gerds Bude, lassen sie die Erlebnisse und 11 Portionen Currywurst, Pommes, Mayo sacken. Schon blöd, hm? Da schafft man es, aus dem Gefängnis auszubrechen, zu flüchten und sich im Wald zu verstecken. Und dann landet man in der Falle eines Wilddiebs. Naja, geschieht ihm dann ja auch irgendwie recht. Mhm. Und die Sache mit dem Wilddieb klärt er dann in der nächsten Folge? Nicht nötig. Gretje van Spack. Toll, wie sie immer so aus dem Nichts auftauchen. Ich war gerade in der Gegend. Und was meinen Sie mit nicht nötig? Dass ihr euch um den Wilddieb nicht mehr kümmern müsst. Wie? Die Polizei höchst selbst hat ihn gefasst. In einem Hotel. In Kirchhellen mit seiner Frau. Ja und? Wer war's denn? Jemand, der sich mit Tieren bestens auskennt. Jemand, der ihr Fleisch teuer verkaufen kann. Herr Weberlurst. Kirchhellen? Von wegen Weltreise. Die beiden hatten unter falschem Namen eingecheckt. Leberwurst. Wie einfallslos. Grob fahrlässig. Fein gemacht, Frau von Spack. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das mit dem Supermarkt wirklich erlebt oder nur geträumt habe. So schlimm? Frag nicht. Unsere Nacht im Zelt war aber auch nicht gerade berauschend. Das habt ihr euch ja selbst ausgesucht. Hoffentlich habt ihr daraus gelernt. Definitiv. Beverly, was schreibst du da eigentlich die ganze Zeit? Hm? Beverly ist unter die Autorinnen gegangen. Kurzgeschichten. Och, ja, aber richtig vorwärts komme ich nicht. Wieso? Allein über den Tag heute könnte ich ein ganzes Hörspiel schreiben. Echt mal? Ja, das kauft mir eh keiner ab. Völlig unglaubwürdig. Tja, dann kann ich dir auch nicht helfen. Guten Appetit übrigens. Danke. Ach, Dumbo, du bist ja auch noch da. Wieder alles in Ordnung? Ja. Jetzt hat er auch sein Essen. Alles klar, also. Ja. Ende gut, alles gut. Jetzt heißt es entspannen. Oh, Dumbo. So entspannt nun auch wieder nicht. Beverly liegt in ihrem Bett. Es ist ruhig, warm, kuschelig, alles wie immer. Aber plötzlich schlägt sie die Augen auf. Da ist doch jemand in der Dunkelheit. Hm? Cornelia Funke? Was machen Sie denn hier? Ich wohne hier. Das wüsste ich. Das hier ist mein Zimmer. Und es ist ein schönes Zimmer. Noch lange kein Grund, gleich hier wohnen zu wollen. Ich wohne nicht in deinem Zimmer, sondern in deinem Kopf. Na klar. Wie sind Sie überhaupt hier reingekommen? Na, ist das nicht offensichtlich? Du träumst, Beverly. Oh, das erklärt einiges. Aber, wenn Sie schon mal hier sind, würden Sie mir in einer Sache weiterhelfen? Deine Kurzgeschichte? Woher wissen Sie? Ich wohne in deinem Kopf. Ach ja. Und, was sagen Sie? Ganz einfach. Streich ein paar der erwachsenen Charaktere. Und füg etwas Frühstück hinzu. Frühstück? Frühstück. Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hier hast. Die Brötchen bekommt man in Los Angeles nicht halb so gut. Also mach was draus. Ich muss weiter. Ja, tschüss. Ja, und tschüss. Danke. Und danke. Die Brötchen bekommt man in Los Angeles nicht halb so gut. Also mach was draus. Ich wohne in deinem Kopf. Und Beverly versinkt im nächsten Traum. Weit weg von ihrem Zimmer, ihrer Kurzgeschichte und Cornelia Funke. Ganz weit weg. Hallo Lambert. Cornelia? Ich träume wohl. Ich war gerade in der Gegend und da dachte ich... Ja, tolle Idee, Mensch. Komm, wir gehen Kaffee trinken. Marianne freut sich bestimmt.